50 languages. 41. 41. Orientierung. Orientierung. Wo ist das Fremdenverkehrsamt? Wo ist das Fremdenverkehrsamt? Haben Sie einen Stadtplan für mich? Haben Sie einen Stadtplan für mich? Kann man hier ein Hotelzimmer reservieren? Kann man hier ein Hotelzimmer reservieren? Wo ist die Altstadt? Wo ist die Altstadt? Wo ist der Dom? Wo ist der Dom? Wo ist das Museum? Wo ist das Museum? Wo gibt es Briefmarken zu kaufen? Wo gibt es Briefmarken zu kaufen? Wo gibt es Blumen zu kaufen? Wo gibt es Blumen zu kaufen? Wo gibt es Fahrkarten zu kaufen? Wo gibt es Fahrkarten zu kaufen? Wo ist der Hafen? Wo ist der Hafen? Wo ist der Markt? Wo ist der Markt? Wo ist das Schloss? Wo ist das Schloss? Wann beginnt die Führung? Wann beginnt die Führung? Wann endet die Führung? Wann endet die Führung? Wie lange dauert die Führung? Wie lange dauert die Führung? Ich möchte einen Führer, der Deutsch spricht. Ich möchte einen Führer, der Deutsch spricht. Ich möchte einen Führer, der Italienisch spricht. Ich möchte einen Führer, der Italienisch spricht. Ich möchte einen Führer, der Französisch spricht. Ich möchte einen Führer, der Französisch spricht.